Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die verschwundene Frau. Die Birkenstraße war von Autos und Bäumen gesäumt. Neben älteren Einfamilienhäusern sah ich Wohnblöcke neueren Datums und einige wenige Gewerbebetriebe. Neben einem kleinen Lebensmittelladen fand ich den Eingang zur Nummer 36. Meine Klientin wohnte im ersten Stock. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Maloney zu engagieren ist fast immer die richtige Entscheidung. Sie sagten am Telefon, dass es um eine private Angelegenheit geht. Ja, um meinen Bruder. Oder auch nicht. Das klingt kompliziert. Sie wissen nicht, ob Ihr Bruder tatsächlich Ihr Bruder ist. Doch, da gibt es keinen Zweifel. Soll ich nach Ihrem Bruder suchen? Weshalb? Weil Sie mich dafür bezahlen. Weshalb sollte ich das tun? Vielleicht sollten wir doch einmal von vorne anfangen. Gut. Mein Name ist Regula Bachtel. Ich bin Philip Maloney. Sie möchten mich engagieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Das sagten Sie bereits. So kommen wir nicht weiter. Ja, es ist so schwierig. Weil es um Ihren Bruder geht. Wir haben uns gestritten. Haben Sie geerbt? Nein. Wie kommen Sie darauf? Wenn sich Geschwister streiten, geht es fast immer um Geld. Es ist viel schlimmer. Oder auch nicht. Ich verstehe. Oder auch nicht. Wie bitte? Ich würde gerne wissen, weshalb Sie mich engagieren wollen. Das sagte ich doch schon. Es geht um meinen Bruder. Was ist mit Ihrem Bruder? Er hat einige Wochen bei mir gewohnt. Bis Sie sich gestritten haben. Ja, aber woher wissen Sie das? Intuition. Er hat meine Gutmütigkeit ausgenutzt. Er hat hier gegessen und geschlafen, ohne auch nur einen Franken zu bezahlen. Ich soll dafür sorgen, dass er Ihnen nachträglich Miete bezahlt. Nein, wie kommen Sie darauf? Ja, wenn Sie mir nicht erzählen, was Sie von mir wollen, muss ich es mühselig erraten. Ich habe einen Untermieter gefunden. Das ist erfreulich. Das finde ich auch. Ich glaube, ich gehe jetzt. Aber wieso? Ich habe Ihnen gar noch nicht erzählt, was Sie für mich tun sollen. Genau darum geht es. Aha. Sie sind genauso zäh wie das Nachmittagsprogramm im Fernsehen. Oh, ich bin zäh. Wie meinen Sie das? Nicht persönlich. Da bin ich aber beruhigt. Trotzdem sollten Sie unsere Wege jetzt trennen. Aber ich muss wissen, was mein Bruder mit der verschwundenen Frau zu tun hat. Das klingt schon besser. Mhm. Wie heißt die verschwundene Frau? Meta Stüssi. Sie wird seit einem Monat vermisst. Ihr Bruder kennt die Frau. Kommen Sie, ich zeige Ihnen etwas. Bevor wir in das andere Zimmer gingen, schaute sich Frau Bachtel um, als rechnete sie damit, dass plötzlich jemand hinter dem Sofa aufstand und über sie herfallen würde. Sie öffnete die Tür und zeigte in ein leeres Zimmer, in dem nur ein Karton stand. Den Rest habe ich im Keller verstaut. Viel hat er nicht zurückgelassen. Als ich den Karton hochheben wollte, rutschte er weg und der Inhalt fiel auf den Boden. Das sind Kleidungsstücke. Es sind die Kleider, die Meta Stüssi an jenem Tag trug, als sie verschwand. Aha. Woher wissen Sie von Frau Stüssi? Ich arbeite Teilzeit bei einem Online-Portal und betreue die Polizeimeldungen. So. Sie vermuten, dass Ihr Bruder etwas mit dem Verschwinden von Frau Stüssi zu tun hat. Ich habe lange überlegt, was ich tun sollte. Sie könnten versuchen, mit Ihrem Bruder zu reden. Das geht nicht. Er ist wütend auf mich, weil ich ihn rausgeworfen habe. Wo wohnt er jetzt? Bei seiner Freundin. Vielleicht ist alles ganz harmlos und er hat die Sachen irgendwo gefunden. Ganz so harmlos sah der Inhalt des Kartons nicht aus. Ich konnte zwar kein Blut an den Kleidern entdecken, doch der Umstand, dass auch die Unterwäsche im Karton lag, deutete darauf hin, dass sich die verschwundene Frau Stüssi entweder selber ihrer Kleider entledigt hatte oder jemand anders dies getan hatte. Meine Klientin gab mir die Adresse, an der ihr Bruder wohnte. Ich fuhr sogleich hin und wurde wenig später von einer jungen Frau misstrauisch begutachtet. Weshalb möchten Sie wissen, ob Pius Bachtel hier wohnt? Es geht um einen Karton, den er an seinem alten Wohnort vergessen hat. Einen Karton? Kleider und sonstige Sachen. Was habe ich damit zu tun? Nichts. Deshalb würde ich gerne mit Herrn Bachtel reden. Der wohnt nicht mehr hier. Sie haben sich getrennt. Das geht Sie nichts an. Wissen Sie, wo sich Herr Bachtel derzeit aufhält? Weshalb sollte ich Ihnen das verraten? Weil Sie mich dadurch ganz rasch loswerden. Ich kann auch einfach die Türe schließen. Das können Sie, aber dann komme ich wieder und wieder und wieder. Sind Sie Geldeintreiber? Ich bin Privatdetektiv. Ich habe ihn rausgeschmissen. Weil er Sie ausgenutzt hat? Er hat mich bestohlen. Solche Typen können mich mal. Wo hält er sich jetzt auf? Auf der Straße oder bei einer anderen Frau, bis die ihn auch wieder rausschmeißt. Vielleicht ist er zu seiner Schwester zurückgekehrt, was weiß ich. Hat er etwas bei Ihnen zurückgelassen? Ja, einen schlechten Eindruck. War's das? Ich muss gleich los. Ich gab ihr meine Karte, die sie kopfnickend entgegennahm. Da ich mich in der Nähe des Polizeipräsidiums befand, stärkte ich mich mit einem Espresso und ging danach entschlossen in jenes Gebäude, in dem das größte Rätsel ein Polizist war, der seit gefühlten 100 Jahren Mordfälle verschleppte. Na, Maloney, hat Sie Ihr täglicher Spaziergang zu uns gebracht oder möchten Sie sich nach einem Ihrer Klienten erkundigen? Meta Stüssi, eine Frau, die vor einem Monat als vermisst gemeldet wurde. Dafür bin ich nicht zuständig. Aber ich weiß, wen Sie meinen. Die Frau ist eines Morgens nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen. Seither fehlt von ihr jede Spur. Wer hat Frau Stüssi als vermisst gemeldet? Ihr Mann, Valentin Stüssi. Weshalb interessieren Sie sich für den Fall? Gibt es Hinweise auf ein Verbrechen? Das kann man nie ausschließen. Meine Kollegen gehen allerdings eher davon aus, dass die Frau abgehauen ist. Oder sich etwas angetan hat. Was wissen Sie über die Frau Maloney? Nichts. Und damit kommen Sie zu uns? In meiner Freizeit kümmere ich mich lieber um vermisste Personen, als gelangweilt vor dem Fernseher zu sitzen. Sie sollten ab und zu ein Buch lesen, Maloney. Ich lese gerade ein Buch über einen Opernsänger, der nebenbei als Auftragskiller gearbeitet hat. Er behauptet, es sei eine Autobiografie. Jetzt wurde aber festgestellt, dass er gar nie als Opernsänger gesungen hat. Vielleicht war er auch nie Auftragskiller. Aber gut geschrieben ist das Buch und das ist doch die Hauptsache. Er versuchte frei daraus zu rezitieren, scheiterte aber am Stil und Ausdruck. Ich konnte nicht verhindern, dass er mir den Titel des Schundromans auf einen Zettel schrieb, den ich vor dem Polizeipräsidium einer verdutzten Politesse in die Hand drückte. Danach fuhr ich in mein Büro und genehmigte mir einen Whisky. Valentin Stüssi lebte in einem dreistöckigen Haus mit großen Balkonen und einem Grundriss, von dem unsereins nur träumen kann. Es war spät am Abend, doch wir hatten uns telefonisch verabredet. Deshalb wunderte er sich nicht darüber, dass ich bei ihm klingelte. Die Abende sind am schlimmsten. Ich sitze nur herum und warte. Auf einen Anruf oder ein Klingeln an der Tür. Aber weshalb interessieren Sie sich für Meta? Ich bin Privatdetektiv und ermittle manchmal ohne Auftraggeber. Das ist nicht sehr lukrativ. Dafür muss ich niemandem Rechenschaft ablegen. Ich habe einen Detektiv engagiert, aber er hat nichts herausgefunden. Das hat mich einige tausend Franken gekostet. Es gibt Kollegen, die sind ihr Geld nicht wert. Aber wem sagen Sie das? Wenn ich Sie engagieren würde, wären Sie mit einem Erfolgshonorar einverstanden? Ich benötige derzeit keinen neuen Auftraggeber. Aber wenn Sie unbedingt möchten, können Sie mir 2000 überweisen, wenn ich Ihre Frau finde. Die Polizei hat den Fall längst zu den Akten gelegt. Das ist ein Skandal. Wozu bezahlen wir Steuern? Ihre Frau ist nicht zur Arbeit erschienen. War sie am Morgen des fraglichen Tages noch bei Ihnen? Sie war die ganze Nacht bei mir. Wir frühstücken nicht zusammen, da ich eine Stunde früher rausgehe. Man hat mich erst am Abend benachrichtigt. Das war furchtbar. Hat sich Ihre Frau in den Tagen zuvor seltsam verhalten? Hatte sie Angst? Nein, sie war ganz normal. Es ist ein Rätsel. Ich kann es nicht verstehen. Niemand kann es verstehen, auch ihre Eltern nicht. Wie alt ist Ihre Frau? 25 Jahre jünger als ich. Oh. Aber das hat nie eine Rolle gespielt. So etwas kann sich plötzlich ändern, wenn der richtige Mann auftaucht. Das schließe ich kategorisch aus. Meta und ich waren ein glückliches Paar. Da können Sie alle fragen, die Nachbarn, irgendwen in der Stadt. Wo man uns sah, sah man ein glückliches Paar. 1000 Franken. Wie bitte? Ich überweise Ihnen 1000 Franken, wenn Sie meine Frau zurück zu mir bringen. Als ich in mein Büro fuhr, überlegte ich mir, was es für eine Bedeutung hatte, dass Herr Stüssi sein Angebot halbierte. Aber vielleicht gehörte er zu den ganz normalen Geizhälsen, für die auch die eigene Frau kein Grund war, mehr als nötig auszugeben. Immerhin hatte ich die Adresse meines Berufskollegen. Ich besuchte ihn am nächsten Morgen. Philip Maloney. Müsste ich Sie kennen? Ich bin der bekannteste Privatdetektiv der Stadt. Tatsächlich? Waren Sie schon mal in einer Talkshow zu Gast? Weshalb sollte ich? Bekannte Leute werden in Talkshows eingeladen. Ich möchte auch einmal in eine Talkshow eingeladen werden. Ich hätte viel zu erzählen. Das glaube ich Ihnen gerne. Erzählen Sie mir etwas über Metastüssi. Das geht nicht. Ich rede nicht über meine Fälle. Sie können Valentin Stüssi anrufen. Er wird es Ihnen erlauben. Sie arbeiten für ihn? Auf Erfolgsbasis. Er wollte nicht, dass ich weiter nach seiner Frau suche. Meine Ermittlungen gingen ihm vermutlich in eine falsche Richtung. Sie haben etwas herausgefunden. Herr Stüssi bestreitet das. Ich habe vor allem einiges über die Beziehung der beiden in Erfahrung gebracht. Sie war alles andere als harmonisch. Die beiden zankten sich. Ja. Seine Frau hatte öfter Probleme, die Hämatome und Schwellungen zu erklären. Er hat sie geschlagen. Dafür gibt es genug Hinweise. Ich bin überzeugt davon, dass sie es nicht mehr bei ihm ausgehalten hat. Das glauben auch ihre Eltern. Aber sie hat sich nicht bei den Eltern gemeldet. Nein, aber das muss nicht viel bedeuten. Sie hatte keinen regelmäßigen Kontakt mehr zu den Eltern, seit sie Valentin Stüssi kennengelernt hat. Weil er fast so alt wie ihre Eltern ist. Nicht nur deswegen. Ihr Vater ist Stüssi nicht unähnlich. Sehr dominant und sehr kontrollierend. Ich persönlich finde, dass man die Frau in Ruhe lassen sollte. Ich vermute, dass Sie in den Frauenhäusern und anderen Institutionen nach ihr gesucht haben. Ja, aber da war sie nicht. Sie muss privat untergetaucht sein. Wenn Sie sie finden, sollten Sie auf keinen Fall Ihren Mann darüber informieren. Ich glaube, er lässt nur nach ihr suchen, weil er sie töten will. Das ist starker Tobak. Frau Stüssi ist wahrscheinlich aus Notwehr untergetaucht, um sich zu schützen. Er sagte es mit einem düsteren Blick und einer Handbewegung zum Fenster hin. Dort sah ich nur das Gebäude gegenüber. Meine Klientin lud mich in ihrer Mittagspause in die Kantine des Verlags ein, für den sie arbeitete. Ein Schild verkündete fröhlich ein Vegetariertag. Ich schaute mir weniger fröhlich die Auslage an und entschied mich für einen Fastentag. Der Salat ist richtig gut. Sie sollten davon probieren. Ich leide an einer Blattsalatallergie. Oh, Allergien sind mühsam. Ich kann keine Nüsse essen. Hat sich Ihr Bruder bei Ihnen gemeldet? Nein. Haben Sie seine Handynummer? Ja, aber er hat es fast nie eingeschaltet. Er verdient nichts. Wenn er telefoniert, dann benutzt er nicht sein eigenes Handy. Es gibt Hinweise darauf, dass Frau Stüssi von ihrem Mann weglief, weil er gewalttätig war. Könnte Pius ihr dabei geholfen haben? Woher sollte er Metastüssi kennen? Das weiß ich nicht. Aber es kommt ab und zu vor, dass sich ein Mann und eine Frau ganz zufällig kennenlernen. Oh, davon habe ich gehört. Mir passiert so etwas nie. Ich benutze eine Partnerbörse. Da kriege ich regelmäßig Vorschläge, aber der Richtige war bis jetzt noch nicht darunter. Ich muss mit Ihrem Bruder reden. Wenn seine Freundin ihn rausgeworfen hat, dann schlägt er sich auf der Straße durch. Das macht er seit Jahren. Er hat noch nie länger als 3 Monate irgendwo gearbeitet. Vielleicht haben Sie die beiden auf der Straße kennengelernt. Ja, das kann schon sein. Was aber ist mit dem Karton? Ist das nicht sehr seltsam, dass er Ihre Kleider bei sich aufbewahrt hat? Nur er kann uns erklären, woher er den Karton hat. Glauben Sie, dass Metastüssi am Leben ist? Der Glaube hilft nur den Gläubigen. Ich bevorzuge Fakten. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Pius eine Frau tötet. Aber was weiß man schon über andere Menschen? Wollen Sie wirklich keinen Salat? Ich gehe jetzt ans Buffet. Ich schüttelte den Kopf und verabschiedete mich. Es war ein angenehm warmer Tag, deshalb ging ich zu Fuß und aß unterwegs eine Bratwurst. Als ich gesättigt in meinem Büro ankam, wurde ich bereits erwartet. Üble Sache, Maloney. Die Lebenserwartung Ihrer Klienten schrumpft von Jahr zu Jahr. Frau Bachtel ist tot? Das kommt davon, wenn man zu viel Blattsalate isst. Ah, wovon reden Sie, Maloney? Von meiner Klientin. Was ist mit Valentin Stüssi? War er auch Ihr Klient? Er ist tot. Er wurde heute Morgen von der Putzfrau tot in der Badewanne gefunden. Sie haben ihn gestern Abend angerufen. Ich war sogar bei ihm. Sie haben gesehen, wie er in die Badewanne stieg. Als ich ging, war er bekleidet. Das ist seltsam, Maloney. Stüssis Frau verschwindet spurlos. Wochenlang geschieht nichts. Da tauchen sie auf und nur Stunden, nachdem sie bei Herrn Stüssi waren, wird er tot aufgefunden. Sie sind doch nicht etwa Opernsänger im Nebenamt, Maloney. Ich bin nicht mal ein Auftragskiller. Noch wissen wir die genaue Todesursache nicht. Der Mann könnte auch betrunken gewesen sein, als er in die Badewanne stieg. Auch dann könnte jemand nachgeholfen haben. Vielleicht hat er die Putzfrau genauso schlecht behandelt wie seine Frau. Die Putzfrau hat einen Schock. Sie sagt, dass sie Stüssi seit Wochen nicht gesehen hat. Er war jeweils weg, wenn sie putzte. Das ist praktisch. Manchmal wünsche ich mir, ich käme zurück in mein Büro und jemand hätte sauber gemacht. Wenn Sie sich freiwillig in die Badewanne legen, spendiere ich Ihnen eine Putzfrau. Das könnte Ihnen so passen. Ich dusche lieber und lebe etwas länger, als dass ich in einem sauberen Badezimmer tot in der Wanne liege. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, ob Stüssi Ihr Klient war. Er bot mir ein Erfolgshonorar an, wenn ich seine Frau finde. Offenbar hatte der Mann einen guten Instinkt. Er wusste, dass Sie nichts taugen, Maloney. Die hiesige Polizei regt meinen Jagdtrieb an. Dann jagen Sie mal schön. Aber kommen Sie unseren Leuten nicht in die Quere. Falls Stüssi ermordet wurde, kriegen Sie eine Vorladung. Sie haben doch hoffentlich im Badezimmer keine Fingerabdrücke hinterlassen. Als er gegangen war, überlegte ich, was ich alles bei Stüssi angefasst hatte und kam zum Schluss, dass selbst Sherlock Holmes nichts gegen mich in der Hand gehabt hätte. Später dachte ich an meine Klientin, ihren Bruder und die vermisste Frau Stüssi und wie alles mit allem zusammenhing. Am Nachmittag erhielt ich einen Anruf meines Kollegen Kadish. Er tat geheimnisvoll und er wollte, dass ich zu einem Bauernhof in der Nähe von Grünwil fuhr, um mich mit ihm zu treffen. Zuerst aber fuhr ich ins Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. Es liegt eindeutig Fremdeinwirkung vor. Stüssi wurde vermutlich zuerst niedergeschlagen und danach nackt in die Badewanne gelegt. Die Todesursache ist Ertrinken. Aber da hat jemand kräftig nachgeholfen. Stüssi war kein Leichtgewicht. Eine Frau kommt für die Tat eher nicht in Frage. Das muss nichts heißen, Maloney. In Extremsituationen können immense Kräfte freigelegt werden. Ich habe ein Buch gelesen. Über Opernsänger mit immensen Kräften im Nebenamt. Eine zierliche Frau hat ihre 80 Kilogramm schwere, bewusstlose Mutter aus einem brennenden Haus gerettet. Der Wille kann Berge versetzen. Leider kann er sie nicht versetzen. Sonst wären sie längst Nachtwächter in der Polizeikantine. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass wir es mit einem männlichen Täter zu tun haben. Es gibt keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Das wiederum spricht dafür, dass sie Opfer und Täter gekannt haben. Die verschwundene Frau Stüssi war Kampfsportlerin. Ein Kollege hat das herausgefunden. Hier steht es. Moment, hier. Ja, Yoga. Moment, das ist doch kein Kampfsport. Oder gibt es verschiedene Formen von Yoga? Vielleicht Vollkontakt-Yoga. Entweder hat sich die Kollege verschrieben oder hat keine Ahnung. Ich tippe auf Letzteres. Schließlich ist er ihr Kollege. Wenn die Frau körperlich nicht in der Lage ist, ihren Mann zu entkleiden, kommt sie als Täterin nicht in Frage. Jede Frau kann Männer entkleiden, das weiß ich, ohne ein Buch darüber gelesen zu haben. Dieses Yoga verwirrt mich ein bisschen komplett. Ich meine natürlich, wenn die Frau körperlich nicht in der Lage ist, die nackte Badewanne in den Mann zu legen, dann kommt sie als Ertrinkerin nicht in Frage. Nein, nein, nein, nicht Ertrinkerin. Obwohl, das ist ein gutes Wort. Finden Sie nicht, Maloney? Hat sie nicht ihren Mann ertrunken? Ich werde mich erkundigen, ob es verschiedene Formen von Yoga gibt, Maloney. Er wandte sich dem Computer zu und tippte umständlich das Wort Yoga ein, indem er es gleichzeitig laut buchstabierte. Ich drehte mich um und ging. Es verging beinahe eine Stunde, bis ich bei dem Bauernhaus eintraf, in das mich Kadish gelockt hatte. Er war nicht alleine da. Darf ich vorstellen? Das ist die Frau, nach der alle suchen. Meta Stüssi. Meta genügt. Ich weiß noch nicht, wie ich in Zukunft heißen werde. Meta Kadish. Klingt doch gut, oder? Lass das bitte. Sie sind ein Paar. Wir sind gute Freunde. Vorläufig. Ich lasse dir so viel Zeit, wie du benötigst. Sie wissen, dass Ihr Mann ermordet wurde. Es war nicht schwierig herauszubekommen, dass der Tote, von dem in den Nachrichten die Rede ist, Valentin Stüssi ist. Ihr Mann hat Sie geschlagen. Mehr als einmal. Es war höchste Zeit, dass ich abhaute. Aber Ich habe ihn nicht getötet. Sie sollten sich bei der Polizei melden. Das werde ich nicht tun. Stüssi war kein angenehmer Zeitgenosse. Er hatte eine ganze Anzahl Feinde. Er wurde nachts in seiner Wohnung ermordet. Stimmt es, dass er in der Badewanne lag? Ja, die Putzfrau hat den Tod aufgefunden. Dann hat der Mörder meinen Mann nicht besonders gut gekannt. Er hat nie gebadet, immer nur geduscht. Haben Sie ein Alibi für die Tatzeit, Herr Kadisch? Er war bei mir. Wie das bei guten Freunden so üblich ist. Das geht Sie nichts an. Was ist mit Pius Bachtel? Wie kommen Sie auf ihn? War er auch ein guter Freund? Du musst dir das nicht bieten lassen, Meta. Lass nur. Ja. Pius hat mir in der ersten Woche geholfen. Ich bin ziellos in der Stadt herumgeirrt. Ich wusste nicht, wohin. Pius hat mir geholfen, mich zurechtzufinden. Er hat ihre Kleider und Unterwäsche bei sich aufbewahrt. Er hatte sich in mich verliebt. Wurde zudringlich. Er war plötzlich so besitzergreifend wie mein Mann. Da bin ich ein zweites Mal abgehauen. Und dann lernten Sie meinen Kollegen Kadisch kennen. Offenbar verlieben Sie sich ständig in Männer, die Ihnen behilflich sind. Ich bin nicht verliebt. Ich dränge dich nicht. Ich lasse dir Raum und Zeit. So viel du möchtest. Lass mich jetzt ein paar Tage in Ruhe. Wie soll ich das aushalten? Geht das schon wieder los? Sind eigentlich alle Männer so? Ich bin nur unter meinem Schreibtisch besitzergreifend. Tagsüber könnten Sie tun und lassen, was Sie möchten. Von älteren Männern hat sie die Nase gestrichen voll. Valentin war so schlimm wie mein Vater. Pius kam zum falschen Zeitpunkt. Genau wie du. Ich möchte einfach meine Ruhe haben. Kapiert ihr das nicht? Kadisch nickte verständnisvoll und versuchte, sie zu umarmen. Sie stieß ihn fluchend weg und rannte zur Tür. Kadisch wollte ihr folgen. Ich hielt ihn zurück. Er schlug wild um sich, bis ich ihn mit einem gezielten Haken niederstreckte. Danach tat meine Hand höllisch weh. In meinem Büro kühlte ich sie mit Wasser. Am Abend schaute meine Klientin mir dabei zu. Oh, haben Sie sich verbrannt? Halb so wild. Ich habe eine Nachricht von Pius erhalten. Und ich habe Nachrichten über Pius erhalten. Er ist im Tessin. Er schreibt, dass er Abstand braucht. Die eine Frau hat ihn verschmäht und die andere hat ihn rausgeschmissen. Und wer ist die eine und wer die andere? Die interessantere ist Meta Stüssi. Hä? Sie ist quicklebendig, ganz im Gegensatz zu ihrem Mann. Sie lebt? Ja. Das ist cool. Was ist mit Ihrem Mann? Sie haben noch nichts davon gehört? Nein. Valentin Stüssi, der Gatte von Meta Stüssi, ist ermordet worden. Seine Frau behauptet, nichts damit zu tun zu haben. Und Pius? Hat er etwas damit zu tun? Er hatte sich in Meta Stüssi verliebt. Oh. Sie aber hat ihn sitzen lassen. Danach wohnt er bei Ihnen, ehe er zu einer anderen Frau zog. Ich glaube nicht, dass er Stüssi ermordet hat. Oh, da bin ich erleichtert. Ja, Sie schulden mir ein Honorar. Kann ich Ihnen einen Teil Ende Monat zahlen? Kein Problem. Wie viel bezahlen Sie mir jetzt? Ja, ich dachte eher an einen Teil Ende Monat und den Rest über die nächsten 5 Monate verteilen. Meloni ist kein Fernseher. Mich kann man nicht in Raten bezahlen. Anders geht es nicht. Ich habe erst ab nächsten Monat einen neuen Untermieter. Ich dachte an offene Rechnungen, die Miete und leere Whiskyflaschen und an die vielen Tage bis zum Ende des Monats. Meine Klientin ließ sich nicht erweichen. 2 Stunden später erfuhr ich, dass es im Polizeipräsidium Neuigkeiten gab. Sichtlich stolz präsentierte mir der leitende Beamte einen Mann, der groß, stark und geständig war. Erstaunen Sie mal, Loni. Herr Wermelinger hat den Mord gestanden. Ich habe einen Mörder ermordet. Das sollte sich aufwiegen. Plus und Minus. Man hat mich frei zu sprechen. Herr Wermelinger ist etwas verwirrt, aber das wird sich legen. Unsere Psychologin wird sich um ihn kümmern. Ich bin ganz und gar nicht verwirrt. Ich wollte, dass er die Tat gesteht, aber er hat alles abgestritten. Sie wollten, dass Valentin Schlüssi einen Mord gesteht? Er hat unsere Tochter ermordet. Sie sind der Vater von Meta Stüssi. Er hat uns alle an der Nase herumgeführt. Jetzt aber hat er seine verdiente Strafe gekriegt. Man hat das zu berücksichtigen. Herr Wermelinger hatte Stüssi aufgesucht. Es gab einen Streit, in dessen Verlauf Herr Wermelinger Stüssi einen Schlag an den Kopf gab. Er hat unsere Tochter getötet. Man muss das in Erwägung ziehen. Ihre Tochter lebt. Guck mal. Ich habe heute mit ihr gesprochen. Moment mal, Loni. Das hätten Sie uns umgehend melden müssen. Das kann nicht sein. Weshalb hat sie sich nicht bei uns gemeldet? Sie mag sie nicht besonders. Wie reden Sie über meine Tochter? Sie ist mein Ein und Alles. Ich hätte nie zustimmen dürfen, dass sie dieser schreckliche Mensch heiratet. Meine Meta, man muss das berücksichtigen. Sie sind genauso besitzergreifend, wie es Stössi war. Sie wagen es, mich mit dieser Mörderin in einem Satz zu erwähnen. Stössi war kein Mörder, ganz im Gegensatz zu Ihnen. Das habe ich nicht gewusst. Wenn meine Tochter lebt, dann habe ich keinen Mörder ermordet. Hallo, lebt Stössi noch? Man muss das jetzt so sehen. Wie bitte? Stössi liegt bei uns in der Rechtsmedizin. Wahrscheinlich ist er aus Verzweiflung gestorben. Man kann das begreifen. Ihn verhaftet, ab in die Badewanne. In die Zelle. Sie haben eine Zelle mit Badewanne? Das ist interessant. Man muss das loben. Da er in der Folge von Tag zu Tag verwirrter wurde und er schon bald in der Psychiatrie landete, verzögerte sich der Prozess. Seine Tochter tauchte wieder auf und wollte weder mit ihrem Vater noch mit meinem Kollegen Kadisch etwas zu tun haben. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die verschwundene Frau.